Schön bist du, mein Heimatland, des breiten Stromes silberne Bahn zieht durch das liebliche Tal, sich weit. Riemen umsponnen ist der Hahn, die alte Burg, der Turm. Ach, Donner, sich durch zum Weg, der Berg zum Himmel stolz sich drängt. Still träumt er sie, sieht ruhig seine Kreise. Endlos dahin gebettet ruht, ermattet in der Sonnenglut. Heide einsam grüßt.